die Heimatbesucher Gruppe der Japan-Koreaner unter Leitung von Shin Jong-su, die mit einer Maschine in Pyongyang eintraf, legte am 9. Juli an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu der Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.